Erster Mardacher hörte alles. Er zerriss seine Kleider. Er zog einen Sack an und streute Asche auf seinen Kopf. Er ging in die Stadt und weinte laut. Zweiter, er kam bis zum Tor des Königs. Man dürfte nicht mit einem Sack hineingehen. Dritter, in allen Provinzen, wo das Gesetz war, waren die Juden traurig. Sie fasteten und weinten. Viele trugen Säcke und Asche. Vierter, Esthers Diener erzählten ihr alles. Die Königin war sehr traurig. Sie schickte Kleider für Mardachi. Er sollte den Sack ausziehen. Aber er nahm die Kleider nicht an. Fünfter, Esther rief Hattach. Er war ein Diener des Königs. Sie schickte ihn zu Mardachi. Er sollte fragen, was passiert war. Sechster, Hattach ging zu Mardachi. Er war auf dem Platz vor dem Tor des Königs. Siebter, Mardachi erzählte ihm alles. Er erzählte auch vom Geld. Haman hatte Geld versprochen, um die Juden zu töten. Achter, er gab Hattach eine Kopie des Gesetzes. Das Gesetz sollte die Juden töten. Hattach sollte es Esther zeigen. Sie sollte zum König gehen und um Hilfe bitten. Neunter, Hattach kam zurück. Er erzählte Esther, was Mardachi gesagt hatte. Zehnter, Esther gab Hattach eine Nachricht für Mardachi. Elfter, alle Diener und Leute im Reich wissen, wer zum König geht, ohne gerufen zu werden, stirbt. Nur wenn der König sein Zepter ausstreckt, bleibt man am Leben. Ich wurde seit 30 Tagen nicht zum König gerufen. Zwölfter, Mardachi hörte, was Esther gesagt hatte. Dreizehnter, Mardachi schickte Esther eine Nachricht. Denk nicht, dass du sicher bist, nur weil du im Palast bist. 14. Wenn du jetzt nichts tust, wird den Juden anders geholfen. Aber du und deine Familie werdet sterben. Vielleicht bist du Königin geworden, genau für diese Zeit. 15. Esther schickte Mardachi eine Nachricht. 16. Geh und sammle alle Juden in Susa. Fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage lang nichts. Ich und meine Dienerinnen werden auch fasten. Danach gehe ich zum König. Das ist gegen das Gesetz. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. 17. Mardachi ging. Er tat alles, was Esther ihm gesagt hatte.